Paraphrasen zu dem Thema Verlust sprachlicher Geltung allgemein bei kommunikativer Standardisierung des Sprachvermögens. Für beide Stücke hat Gaita ein skurriles Szenario geschaffen, das er mit dem Obertitel Unbemanntes Glück versehen hat. Hören Sie als erstes Familienbeton. Regie führt Hans Rosenhauer. Uhr 24 Minuten und 30 Sekunden. Was bedeutet eine Stunde 26 Minuten und 35 Sekunden in einer 500 Liter Tiefkühltruhe? Marke Universum. Welches wiederum bedeutet absoluten Weltrekord. Aber ich werde schweigen. Sofortige Korrektur meiner ersten Lüge durch eine zweite, letztlich belanglos. Genau wie meine Hände, die ohne erkennbare Ursache in der Dunkelheit leuchten. Fest drücke ich meinen Kamm in den frischen Schnee am Rand der Truhe und führe ihn durchs Haar, um die Reifbildung an den Spitzen zu beschleunigen. Eine Vorstellung so plastisch als tätig. Was, hier? Ach so, hier. Na, nun bin ich etwa die Erste hier? War noch keiner vor mir da? Seit mehr als einer Stunde liege ich nun schon festgeklebt auf dem Eisboden dieser meiner Truhe. Auch das ist wohl übertrieben. Festgeklebt bin ich schon. Doch mit der Zeit will ich es nicht mehr so genau nehmen, dass ich sie fast sekündlich verfolge. Denn wahr ist, dass ich mich auf dieses Unternehmen vorbereitet habe. So habe ich meine Armbanduhr an einem Lesegestell befestigt. Das Gestell wiederum ist an meiner Brust festgeschnürt. Trotz des geringen Abstandes zwischen der Uhr und meinem Gesicht besteht fortwährend die Gefahr, dass das Uhrglas beschlägt und vereist. Um dem entgegenzuwirken, habe ich mich entschlossen zu sprechen. So dampft nun mein Atem Richtung Uhr und verhindert ein Erblinden des Glases. Ich muss hinzufügen, dass mir ein einfaches, wortloses Behauchen zu konventionell erschien. Na schön, also hier bist du. Ich will dir keine Vorwürfe machen, aber ich hatte keine Ahnung, wo ich nach dir suchen sollte. Gesagt hast du nichts, wie üblich. Und vom Gesicht ablesen, das kann ich nicht. Na gut, jetzt weiß ich ja Bescheid. Um die Zeit verfolgen zu können, habe ich mich nicht nur entschlossen zu sprechen, sondern mir als weitere Schwierigkeit die Aufgabe gestellt, dies sinnvoll in einem erkennbaren Zusammenhang zu tun, sodass auch ein anderer meine Rede verfolgen könnte. Ziel meines Experimentes ist, den Beweis dafür zu erbringen, dass erfolgreiches Überleben in erster Linie eine Anstrengung des Geistes und erst danach eine des Körpers ist. Um eventuelle Ablenkungen durch Außengeräusche möglichst klein zu halten, habe ich mir zusätzlich Wachsbällchen in die Ohren gestopft. Allerdings höre ich nun umso mehr, was als Klang aus meinem Körper aufsteigt. In Insgesamt darf ich aber jetzt schon feststellen, dass mir das Sprechen zwar sehr viel langsamer, aber dennoch ungehemmter, um nicht zu sagen flüssiger, denn je gelingt. Bequem hast du es dir ja nicht gerade gemacht. Und ausgesprochen gesund siehst du auch nicht aus. Warum gehst du nicht an die frische Luft? Wozu das ständige Grübeln? Du bist ein attraktiver junger Mann. Ach, wenn ich daran denke, wie gut du mal ausgesehen hast. Wäre ich etwas jünger, ich hätte mich auf der Stelle in dich verliebt. Na, Scherz beiseite. Ist dir gar nicht kühl, mein kleiner Liebling? Es ist kaum zu glauben. Aber vor etwas mehr als einer Stunde konnte ich nicht einen zusammenhängenden Satz herausbringen. Nichts schien mir wert, ausgesprochen zu werden. Jetzt dagegen, in strenger Rückenlage, fühle ich mich fast wie ein Held im Universum. Dazu ausersehen, das, was an Sprache noch in mir ist, in die Freiheit zu entlassen. Und jetzt schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Schuhe, zwei Hemden, Sonnenbrille und Parfüm. Alles von Saint Laurent. Was ist? Gefällt es dir nicht? Ich bin bestimmt einen ganzen Tag herumgerannt, nur wegen der Sachen. Ja, und Grüße von allen soll ich dir ausrichten. Auch von Freddy. Und du hast ihn ja mal gesehen, ein toller Mann, nicht? Jedenfalls sind alle sehr, sehr neugierig zu erfahren, was du so treibst. Ich schwöre, ich werde nichts verraten. Abgesehen von der Sache mit meiner Uhr, die zu betrachten und betrachtend zu besprechen mir ein eigenartiges Vergnügen bereitet, waren die übrigen Vorbereitungen relativ einfach. Der Vorsatz, ein Leben bei 16 Grad minus zu wagen und alle Vorräte aus der Truhe zu entfernen. Das war alles. Vom Luxus, der mich hier in dieser 500-Liter-Kabine umgeben würde, konnte ich nichts ahnen. Es ist ein pathetischer Zustand. Ein wundervolles Gefühl von Zwecklosigkeit, das irgendwie mit meiner Rückenlage zusammenhängt. Ihr vielleicht sogar direkt entspringt. Es ist ein bedeutendes Gefühl, wenn ich so sagen darf, das außerhalb dieser Kabine undenkbar wäre. Zum ersten Mal verstehe ich, was es heißt, einen Blick auszusenden. Hallo Kumpel, wie läuft's denn so? Lass gut sein, sag nichts. So wesentlich anders als mir wird's dir auch nicht gehen. Nur müde bin ich, Mann, müde. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Ihre Wiedergeburt bislang ohne Komplikationen verläuft. Den ganzen Tag unterwegs in Sachen öffentlicher Verblödung, dann komme ich nach Hause, hungrig, deprimiert, mit Wolfsmagen und Lämmerblick, gehe zum Kühlschrank, Mann, mach ihn auf. Nichts. Radikal leer. Jetzt kommst du. Das ist keine Bagatelle, glaub mir. Das ist eine Schlüsselszene unserer Kultur. Da sind sie. Die Stimmen, sie mussten kommen. Die Stille ist ihre natürliche Bühne. Ein eindrucksvoller Augenblick unseres gesellschaftlichen Lebens. Wie viel schöpferische Kraft immerhin widmet sich der Versammlungsfreiheit unserer Magensäfte, einer unterhaltsamen Verdauung, dem vergleichenden Blick in Nachbars Napf und nicht zuletzt den saftigen Meetings auf dem eigenen Teller, direkt vor unserer Nase, die eigentlich nur im Weg sein kann, wenn es ans Einfahren geht, das knackig, knusprig, butterweichen. Ich wiederhole gern meinen Hinweis, dass es bei Ihrer Wiedergeburt im Augenblick nicht die geringsten Probleme gibt. Über unbefriedigte Triebe, verdrängte Sehnsüchte und die Einfachheit des Herzens, vergraben unter zwanghafter Selbstverleugnung, werden sie parlieren. Und doch nur meinen Weltrekord meinen, der ihnen bizarr erscheint und entsprechend unverständlich bleiben muss. Was mache ich also? Ein hungriges Tier vor einem leeren Kühlschrank. Soll ich der Dame des Hauses eine verpassen? Das wäre legitim. Ein elementares Bedürfnis wie Hunger noch dazu in der engsten Umgebung missachten? Das ist eine bewusste Herabsetzung. Ja, im Grunde kann ich ja auch gar nicht sagen, was du so treibst. und was du dir dabei denkst. Gibt es wenigstens ein paar nette Mädchen hier? Ich möchte dir wirklich nicht reinreden, aber die Sachen, die du anhast, die sind völlig aus der Mode. Was hältst du davon, wenn du die neuen Sachen gleich mal anprobierst? Schon gut, ich merke, du willst jetzt nicht abgelenkt werden. Meinst du, es wäre ratsam, hysterisch zu brüllen, unter grausamen Flüchen und Nennung eines oder mehrerer Lieblingsgerichte die Tür zuzudonnern und raus? Oder wie gesagt, gleich den vollen Schwinger an Ort und Stelle landen? Aber sag mal ehrlich, gibt es nicht wenigstens ein nettes, sportliches Mädchen, mit dem du was unternehmen könntest? Ich sehe doch den frischen Lachs, mein Junge. Ich sehe ihn doch. Es muss ja nicht immer nur Sex sein. Und zum Beispiel könntest du mit ihr verreisen. Fredo und ich würden dir auf jeden Fall was zuschießen. Ich sehe auch das Kalbsteak. Aber ich bekomme nichts zwischen die Zähne. Was bedeutet Krieg? Krieg? Es hat noch niemandem gut getan, sich so abzukapseln. Wenn ich manchmal des Nachts so dran denke, was wohl in deinem Kopf vorgeht, dann ist es aus mit dem Schlaf. Aber Gott sei Dank habe ich ja Freddy, der nimmt mich dann in seine starken Arme. Du weißt schon, was du davon zu halten hast. Das sind wir uns verdammt ähnlich. Nee, um nochmal auf die Sache mit dem Kühlschrank zurückzukommen. Mir ist es lieber, wenn die Leute völlig abwesend sind. Also ganz das Gegenteil dieser hysterischen Sachlichkeit. Freddy ist wirklich ein feiner Kerl. Aber anspruchsvoll ist er auch. Der weiß genau, wie eine Frau auszuschauen hat, mit der er sich zeigen möchte. Neulich nachts komme ich an einem Feinkostgeschäft vorbei. Und da sehe ich ein Pärchen, beide noch ziemlich jung, völlig versunken vor der Auslage stehen. War zugegeben hübsch, appetitlich dekoriert. Was sagt der Typ? Ich sehe das Taj Mahal, sagt er. Und sie zu ihm, ohne den Kopf auch nur einen Zentimeter zu bewegen. Ja, flüstert sie, es ist wie Atlantis. Und beide in höchster Andacht, ist nicht übertrieben. Also muss ich auf mich achten, das wirst du einsehen. Und deswegen hat es Freddy überhaupt nicht gern, wenn ich schlecht schlafe. Sei es auch deinetwegen. Er hat sogar mal gesagt, ich sehe richtig ausgespuckt aus. Na, das aus seinem Mund, das ist wahrhaftig kein Vergnügen. Hätte ich mich nackt mit Irokesenschnitt und bemaltem Schwanz in die Truhe begeben, ihre Anteilnahme wäre überzeugender ausgefallen. Zwecks näherer Betrachtung hätten sie sich zweifellos vor mir verbeugt. So jedoch, in verwaschenen Jeans und altem Rollkragenpullover, biete ich ihnen nur die blanke Projektionsfläche für ihre eigenen, im Tiefschlaf ermatteten Hoffnungen. Entspannen Sie sich ganz und verfolgen Sie, wie schnell Ihre Erinnerung nach neuen Kristallisationskernen sucht, um daran zu wachsen. Das Glück meiner Reise in stillere Gewässer wird Sie nicht kränken, denn vor dem Glück wähnen Sie das Unglück. Und dazu das Bild einer Gangway ins Nichts. Selbst wenn ich den Inhalt der Truhe zuvor nach Verfallsdaten sortiert und nur das kurzfristig Haltbare ausgemustert hätte. Sie hätten es nur als übertriebene Sportlichkeit verstanden. 15 Uhr 31 Minuten und 0 Sekunden. Ich sehe die Muster schwerer Teppiche aufleuchten. 15 Uhr 31 Minuten und 40 Sekunden. Jetzt Rundbögen. Weiße, hohe Innenräume. Darunter Messinglichte, wie sie wohl in Moscheen zu finden sind. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin, dass ich all dies sagen darf. Bevor ich es vergesse, möchte ich Ihnen noch eine Maxime ans Herz legen, die Ihnen vielleicht hilft. Ein Jahr wird sein, das leicht war. Eine Stunde, die schwer wiegt. Ein Augenblick, den du nie erlebst. So viel fürs Erste. Sag mal, hörst du mir eigentlich zu? Also, zwischen diesen beiden Extremen, leerer Kühlschrank, eins auf die Rübe und wunderbare Begegnung nach Kartenschinkenart, da liegt der flotte Abgang unserer Zivilisation. Von Rückschritt kann man schon gar nicht mehr reden. Das ist ein Gehechel. Na komm schon, na Na komm schon, such, komm. Such fein, komm. Such das Glück. Waren zuvor die Blöcke in mir, so bin ich nun selbst zum Block geworden. Zu einer anderen Form gebracht, in der neue, noch farblose Stoffe zu kreisen beginnen. Sag mal, soll ich dir nicht den Videorekorder mitbringen? Glaub mir, ein bisschen Ablenkung hat noch keinem geschadet, im Gegenteil. Keine Zeit mehr für Testamente. Prämiert wird die beste Maske. Der Weihnachtsmann ist krasser Außenseiter, gilt aber als Geheimtipp, weil er behauptet, er sei der echte Nachfolger des Prometheus. Freddy kennt da bei den Psychologen ein paar hohe Tiere. Die haben ihm gesagt, dass Isolierung fast immer zu Depressionen führt. Ich hatte ja auch damit zu tun, bis ich Freddy kennengelernt habe. Hier erkenne ich mein eigen Fleisch und Blut. Quizfrage. Groß die Suchaktion, man bekommt sich nicht mehr ein und dann sind wieder die Ambulanzsirenen dran. Selbstverständlich viel zu laut. Eine neue Grenze außerhalb meiner, außerhalb der Truhe, ist entstanden. Und jene seltsame Leichtigkeit, fast möchte ich sagen Eleganz, die jede meiner Vorstellungen begleitet, enthebt mich auch der Verantwortung für meine Worte. Sie werden von einer anderen Sphäre angezogen, zurückbeordert wie ein Söldnerheer, das seinen Auftrag erfüllt hat. Lass dich nicht entmutigen durch meinen Pessimismus. Du kennst ja mein Naturell. Aber insgesamt gesehen kann uns nur ein Wunder retten. Klingt seltsam für einen alten Fatalisten, ich weiß. Und selbst ein Wunder, das mit Kontinentalrissen und Ascheregen daherkäme, wir würden auch das vermutlich nicht wahrnehmen. Stattdessen auf die Wettervorhersage schimpfen. So wie wir jetzt schon die Klimaeinflüsse ganz persönlich dafür verantwortlich machen, dass wir unser Bier nicht im Freien saufen können. Jede Warm- oder Kaltströmung hat ihren Namen, daran sollt ihr sie erkennen. Und sobald es einmal Regresspflicht für diese Wetterwesen gibt, wir werden es schon einzutreiben wissen. Na, nichts für ungut, Kumpel. Es liegt wahrscheinlich nur an meiner Müdigkeit. Aber nun sag du, wie geht's dir denn? Wir müssen uns mal aussprechen von Mann zu Mann. Apropos Depressionen. Neulich habe ich Freddy überredet, mit mir ins Theater zu gehen. Eins von diesen Skandalstücken, du weißt schon. Ich bin nur wirklich nicht blöd. Auch nicht konservativ oder prüde, was Geschmack angeht. Aber was wir da gesehen haben, das kann nur in einem kranken Kopf entstanden sein. Erstmal war jedes dritte Wort ein Fäkalausdruck und nicht ein Satz, der mal zu Ende gesprochen wurde. Es dreht sich um eine Familie. Die Eltern sehen aus wie Hippies und benehmen sich entsprechend verrückt. Ihr Sohn ist noch verrückter, als ein kleiner Faschist. Fortwährend spielt er Marschmusik und wenn er mal keine Märsche dudelt, dann spricht er mit Hitlers Stimme, bis einem ganz schlecht wird. Die Eltern laufen fast die ganze Zeit nackt herum und beschimpfen ihn als Nazi. Und was macht er? Er schießt sie beide und dudelt dann wieder seelenruhig seine Märsche. Freddy war genauso baff wie ich. Ich finde es einfach ekelhaft, ältere Schauspieler nackt zu zeigen. Ich würde mich ja auch nicht vor allen Leuten ausziehen. Obwohl, Freddy macht mir immer wieder Komplimente, wie jugendlich mein Körper noch ist. Na, er ist eben ein alter Charmeur und außerdem ziemlich verschossen in mich. Trotzdem zweimal die Woche Squash und jeden Tag mein Waldlauf. Das halte ich eisern durch. Ich habe sowas Leuten hören, du hättest ab und an Depressionen. Ist das richtig? Kopf hoch. Wir sind doch alle hilflos wie die Kinder in unserer Einsamkeit. Halt dich an die Melancholie. Das ist ein edlerer Zustand als die Depression. Ich gebe zu, das ist kein überzeugender Trost, Kumpel, aber achte auf keinen Fall auf die blödsinnigen Ratschläge von wegen Sport treiben oder du musst was für deinen Körper tun. Das ist alles Quatsch. Wenn ich mich richtig entsinne, hat Gottfried Benn mal gesagt, dass körperliche Bewegung vom Standpunkt des Geistes aus gänzlich überflüssig sei. Aber was kann ein Fatalist wie ich dir schon erzählen? Warum nur können Sie keine Ruhe geben? Überall sind Sie, diese Stimmen. Vermehren sich auf ungeahnte Weise, ohne dass auch nur eine von Ihnen dadurch an Kraft gewinnt. Sie kriechen aus jedem Spalt, hinterhältig mit der Welt der Geräusche paktierend. Sie verfolgen mich bis in meine Truhe, umkreisen und belauern mich, horchen auf möglichen Widerhall aus meinem Innern. Boshaft in ihrer Beharrlichkeit sprenkeln sie die Stille mit ihrem unverträglichen Geschwätz, ohne jeden Gegenstand ihres Interesses zu finden. Körperlos dem Befinden des Körpers verpflichtet, schwer atmend, sobald jener schwer atmet, satt oder schmerzverzerrt, wenn er es befiehlt. Und doch bleibt der leidende Körper namenlos im Umkreis seiner Stimmen, gleichsam als fiele er zurück wie ein Leben an die stumme Natur. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass Friede ein wunderbarer Liebhaber ist? Ich meine, ganz im alten Stil. Und was für ein Temperament er hat, das sollte man gar nicht glauben. 15 Uhr 42 Minuten und 50 Sekunden. Was geht es mich an? Ich spreche nur, um das Glas meiner Uhr vor Eisbelag zu bewahren. Ich spreche nur, um mir die Zeit einzuprägen, deren Lauf so sinnlos ist wie vielsagend. Ich kann nur sprechen, weil ich mich entschlossen habe, in eine Tiefkühltruhe Marke Universum zu steigen. Ich kann nur sprechen, weil ich mich entschlossen habe, auf alles zu verzichten. Weil ich mich dieser Dunkelheit anvertraute, die mich nicht widerlegt und nicht bestätigt. Ich spreche das heraus, was ungesagt geblieben ist, weil es im Lärm untergegangen wäre. Wenn du noch irgendwas brauchst, sag es mir bitte jetzt. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Hast du jemals viel Zeit für ihn gehabt? Das musst du gerade fragen. Wer hat ihn denn so depressiv gemacht? Du mit deiner üblichen Schwarzmalerei. Ich verbitte mir das. Es ist einzig deiner Egozentrik zuzuschreiben, dass er sich zurückgezogen hat. Vorn und hinten hast du es ihm reingestopft. Nur um dir lästige Fragen zu ersparen. Der Teint, nicht wahr? Der Teint könnte ja leiden. Ist doch die Höhe, mich dafür verantwortlich zu machen. Sieh ihn dir an. Ist er dir nicht verblüffend ähnlich? Hat er Interesse an irgendetwas? Hast du Interesse an irgendetwas? Ich habe ihm klarzumachen versucht, das Leben zu lieben, so wie es nun mal ist. Das Leben lieben, dass ich nicht lache. Was liebst du denn außer Schmuck, Klamotten und schleimigen Komplimenten? Das sagst du mit deiner abgrundtiefen Menschenverachtung. Gesichter tauchen auf. Ich schaue auf die Uhr, 15 Uhr 46 Minuten und 20 Sekunden. Ich lasse die Gesichter verschwinden. Sie kommen wieder, sind nah, ganz nah, als lebten sie. Sie leben. Ich kenne keins von ihnen. Nun ein leuchtendes Mosaik in eisiger Schönheit. Ornamente aus Steinen, Moos und Sand vom Wasser überspült. Und hinter mir, links hinter mir, der Tod. Jetzt erinnere ich mich. Auf einer griechischen Insel, hoch über dem Meer, in einem lichtdurchfluteten Zimmer war er zum ersten Mal hinter mir. Ich saß am Tisch und zeichnete und wusste mit einem Mal, dass alles, was im Augenblick geschah, auf ihn wies, der sich links hinter mir befand. Ich wusste auch, dass ich mich nicht umdrehen durfte, weil dies gefährlich und zudem zwecklos wäre. Denn es war nicht der Tod, es war mein Tod. So wendete ich den Kopf nicht einmal in Gedanken. Das Einzige, was ich von ihm wahrnahm, war ein fast durchsichtig helles Gewebe, das sich unter einem Hauch unsagbar fein zu falten schien. Feiner noch, als wenn du die Lippen öffnest und die Zunge vom Gaumen löst. Ein Jahr wird sein, das leicht war. Eine Stunde, die schwer wiegt. Ein Augenblick, den du nie erlebst. Ich freue mich aufrichtig, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie soeben wiedergeboren sind. Gratuliere. Wenn ich mir eine persönliche Bemerkung erlauben darf, Sie schauen außerordentlich gut aus. Lassen Sie mich noch anmerken, dass fortan alles, was Sie gedacht, gesagt und getan haben, in vollem Umfang gegen Sie verwendet werden kann. Auch hierzu meine Glückwünsche. Falls Sie sich ein wenig frisch machen möchten, hier ist Watte und ein Schälchen mit frischer Milch. Sie hörten von Michael Geider Familienbeton. Die Rollen und Sprecher waren der Sohn Helmut Zierl, die Mutter Hannelore Huger, der Vater Uwe Friedrichsen, Wiedergeburtshelfer Siegfried Kernen. Regie Hans Rosenhauer.